Wir beginnen mit Kammermusik von Christoph Wünsch für die Besetzung Streichquartett zwischen Tag und Traum. So hat er diese beiden Sätze Allegro und Passacaglia überschrieben. Es spielt das Novalis-Quartett, das sind Jürgen und Cornelia Schwab, Violine Carsten Dobers, Viola und Klaus Kemper, Violoncello. Thank you. Zwei Violinen, Viola und Violoncello, also klassische Streichquartettbesetzung. Das war zwischen Tag und Traum zwei Sätze, Allegro und Passacaglia, von Christoph Wünsch gespielt vom Novalis Quartett. Und wir bleiben bei Quartettbesetzung, allerdings jetzt vier Saxophone. Nachtgedanken, so heißt dieses Stück von Dieter Buwen, drei Sätze hat es, Berceuse Elegie, Vision und Notturno Lamento. Thank you. Thank you. Nachtgedanken, ein Stück für Saxophonquartett von Dieter Buven. Das war das Akademiequartett, eine Aufnahme aus dem Studio Nürnberg aus dem Jahr 1991. Helmut Bieler hat unsere nächste Musik geschrieben hier im Concerto Bavarese. Sie heißt Musik aus dem Dunkel, Teil 1, ein Werk für Orgel und Live-Elektronik. Es spielt Helmut Scheller. Musik aus dem Dunkel, Teil 1 von Helmut Bieler, ein Stück für Orgel und Live-Elektronik gespielt von Helmut Scheller. Der Spinnerin Nachtlied, so heißt ein Gedicht von Clemens von Brentano für Chor a Cappella von Rolf Rudin. Der Musica Viva Chor aus Bamberg singt dieses Stück unter der Leitung von Fritz Braun. Der Mond scheint klar und rein, ich sing und möchte weinen. So endet es, der Spinnerin-Nachtlied von Clemens von Brentano. Hier hörten wir eine Vertonung von Rolf Rudin, gesungen vom Musiker Viva Chor Bamberg, Leitung Fritz Braun. Paysage, Landschaften, so heißt ein Zyklus des 1941 geborenen Komponisten Wilfried Jentsch. Ein Werk für Bassflöte und Zuspielband. Wir hören den Komponisten und an der Bassflöte Karl Schicker. Thank you. Thank you. Thank you. Paysage, das ist ein Zyklus von Wilfried Jentsch für jeweils ein Soloinstrument und computergenerierte Klänge. In diesem Fall war das Soloinstrument eine Bassflöte, gespielt hat sie Karl Schicker, die Technik bediente der Komponist. In die große Tradition der Klarinettenquintette stellt sich Wilhelm Heinrich Vielhaber, in die Tradition also von Mozart über Weber, Brahms bis zu Hindemith. Sein Klarinettenquintett steht in C-Moll und wir hören als Ausführende Edgar Eichstätter, Klarinette, Wolf-Dieter Vollmann und Detlef Messerschmidt, Violine, Martin Peetz, Viola und Burkhard Sauber, Violoncello. Thank you. Thank you. Ein Klarinettenquintett in zwei Sätzen und in C-Moll von Wilhelm Heinrich Vielhaber. Wir hörten Edgar Eichstätter Klarinette, Wolf-Dieter Vollmann und Detlef Messerschmidt Violine, Martin Peetz Viola und Burkhard Sauber Violoncello im heutigen Concerto Bavarese mit fränkischen Komponisten. Ein neuer Morgen ist angebrochen, falls man das um diese Uhrzeit schon sagen kann. Jedenfalls bricht auch jetzt musikalisch ein neuer Morgen an. A New Morning, so heißt ein Werk für Klaviersolo von Herbert Hechtl. Es spielt für uns Peter Sauermann. Thank you. Ein Werk für Klaviersolo von Herbert Hechtel. Wir hörten Peter Sauermann am Klavier.